Ducenti. Audacia. Ignavia. Audere. Audio. Aususum. Wagen. Audax. Audacis. Audax. Audacis. Waghalsig. Kühn. Audacious. Animus. Animi. Der Mut. Bono. Animo. Esse. Guten Mutes sein. Bono animo esse. Animo de ficre. Den Mut sinken lassen. Animosus, animosa, animosum. Mutig, beherzt. Animosity. Fortis, forte. Stark, tapfer, mutig. Fortiter. Sigerere. Fortiter sigerere. Tapfer. Sich tapfer zeigen. Sich tapfer verhalten, oder eigentlich? Sich wacker schlagen. Virtus. Virtus. Virtutis. Virtus. Virtutis. Femin. Die Mannhaftigkeit. Tüchtigkeit. Männlichkeit. Virtue. Virtus, virtutis. Spiritus, spiritus, maskulin. Der Mut, die Begeisterung. Spirit, der Hauch des Lebens, Lebenshauch. Acker, acris, acre. Scharf, feurig, wild. Scharf. Eager. Vehemens, vehementis. Vehemens, vehementis. Heftig, stürmisch. Ferox, ferocis. Wild, trotzig. Unerschrocken. Ferocious. Ferox. Ferokis. Ferokis. Ferokia. Ferokia. Die Wildheit. Der Trotz als Anlage. Ferocitas. Ferocitatis. Die Wildheit. Behandlungen. Licentia. Licentiae. Die Willkür, die Frechheit. License. Prokax. Prokakis. Zudringlich. Dreist im Fordern. Proterbus. Proterba. Proterbum. Keck, ungestüm, rücksichtslos. Temere. Adverb. Planlos, unbesonnen. Temerarius, temeraria, temerarium. Unbesonnen, verwegen. Temeritas. Temeritas. Temeritatis. Unbesonnenheit. Temerity. Iniavus. Iniava. Iniavum. Feige. Mutlos. Injavia. Injavia. Die Feigheit. Inerts. Inertis. Feige, schüchtern.